20. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Christnacht von Robert Brutz. Heilige Nacht, auf Engelschwingen, nahst du leise dich der Welt, und die Glocken hör ich klingen, und die Fenster sind erhellt. Selbst die Hütte trieft von Segen, und der Kindlein froher Dank jauchzt dem Himmelskind entgegen, und ihr Stammeln wird Gesang. Mit der Fülle süßer Lieder, mit dem Glanz um Tal und Höhen, heilge Nacht, so kehrst du wieder, wie die Welt dich einst gesehen. Da die Palmen lauter rauschten und versenkt in Dämmerung Erd und Himmel Worte tauschten, Worte der Verkündigung. Du mit Purpur übergossen, aufgetan von Gottes Hand, alle Himmel sich erschlossen, glänzend über Meer und Land. Da den Frieden zu verkünden, sich der Engel niederschwang, auf den Höhen, in den Gründen, die Verheißung wiederklang. Da der Jungfrau Sohn zu dienen, Fürsten aus dem Morgenland, in der Hirten Kreis erschienen, Gold und Myrren in der Hand, da mit seligem Entzücken sich die Mutter niederbog, sinnend aus des Kindes Blicken nie gefühlte Freude sog. Heilge Nacht, mit tausend Kerzen steigst du feierlich herauf. O, so geh in unseren Herzen, Stern des Lebens, geh uns auf. Schau, im Himmel und auf Erden glänzt der Liebe Rosenschein. Friede soll's noch einmal werden und die Liebe König sein. Ende von Christnacht.